If y'all want to hear us do it again, somebody say yeah. Yeah. Hold up, somebody say hell yeah. All right, check it out. Check it out. Blockbuster im Kino, da ist ein Triumph. La la la la la la la. Ey, dies ist besser als Hollywood, du Vollidiot. La la la la la la. Also, fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Ey, fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. La la la la la la. Let's go. Yeah. Real Talk, ich besitz keine Schusswaffen. Will mich nicht boxen, ich will Boxen kaputt machen. Wir hinterlassen Konzertteilen in Schutt und Asche. Sobald wir kommen, springt die Crowd wie ne kaputte Platte. Sagt der Konkurrenz, lutscht unsere Messlatte. Unser Album ist ein Fest, nenn es Festplatte. Der Rest ist Kacke, Rap-Attacke. ASD exklusiv, das U-Beat-Babe-Klasse. Dies ist kein Comeback, dies ist ne Scheißbombe. Public Enemy, meine Uzi wie deine Tonne. Großes Kino, alle anderen spielt keine Rolle. Hohes Niveau, fick deine Mama und deine Olle. Scherz, ich mein das bloß ernst. Ich werde ins Fettnäpfchen treten und einen Scheiß daraus lernen. Ich bin ein Rebell, der Scheine zählt. Mach ihn nicht auf heile Welt und schreib so schnell, dass man für mich Bäume fällt. Schneller als ihr euch Urteile fällt. Jede Zeile zählt. Schland hatte keinen Hate. Jetzt hat Angela gleich zwei bestellt. Schwarze Männer mit harten Brettern für Partygänger. Schwarze Platten für DJs und ihre Plattenteller. Ey, kauf dir die LP und drück auf Play. Play, das Dream Team ist back, ey. Wer's auf Weed riecht im Backstage, pack uns in die Hall of Fame. Und es geht Blockbuster im Kinosaal zum Triumphal. La la la la la la la. ASB, dies ist besser als Hollywood, du Vollidiot. La la la la la la la. Also fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film, yo. La la la la la la. Ich hab Stress mit der Ex, ich hab Stress mit dem Text. Ich hab Stress, wenn ich rap, das Geschäft läuft perfekt. Ich hab Drama gesehen, keinen Taler gezählt. Doch ein Mann steht auf und geht da nass an Weg. Ich hab meinen Partner gefunden. Hamburg ist für mich noch kein Schiff gesunken. Doppelhaar, doppelstark, krause Haare, Zottelhaar. Ich trag das S auf der Brust für die Stuttgarter. Wataguan, Rude Boys, sind die Trommeln da. Spiele Bumba, yeah, auf der Mundharmonika. So wie Stevie, Bruder Easy. Hörst du ASD, machst du Harakiri. DJ Desu hat den Beat, klar, Alter, was? Mittelfinger hoch, aber klar, schiebt ihr Hass. Ich gebe euch Hiebe mit dem Gürtel, keine Liebe. So wie euer Vater, Capiche. Capiche. Blockbuster im Kinosaal zum Triumphal. La la la la la la la. Dies ist besser als Hollywood, du Vollidiot. La la la la la la. Also fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr dir diesen Film. Fahr euch diesen Film. La la la la la. Let's go. Yo, yo, yo, yo, yo. Yeah. Art of Warship. Ah. Scheiß geht so. Yeah. Yeah.